Seit dem Dieselskandal 2015 ist jedoch sehr viel passiert und auch die Autoindustrie scheint endlich zu wissen, was die Stunde geschlagen hat. Die Straßen werden immer mehr und mehr von sauberen Autos beherrscht. Das können entweder welche mit modernem Verbrennungs- oder Hybridmotor oder solche mit Elektromotor sein. Wird sich unsere Lebensqualität dadurch nachhaltig verbessern lassen? Das ist sicherlich eine positive Entwicklung in die richtige Richtung, denn je schneller die emissionsfreien Pkw, gleich ob Elektro- oder Wasserstoffautos oder mit der Zeit vielleicht auch mit neuen alternativen Antrieben, unsere Straßen füllen, desto höher sind die Chancen, dass sich die Luftqualität rasch und vor allem auch dauerhaft verbessert. Aber auch mit solchen Autos werden die Städte nicht autofrei. Was müssen wir also in Zukunft ändern, damit wir in Zukunft autofreie Städte erleben? Oder ist das eine utopische Idee? Dass wir ganze Städte ohne Autos erleben werden, ist wohl eine Utopie. Auch wenn einige autofreie Nordseeinseln es bereits vormachen. Dort sind Autos einfach nicht erlaubt. Die Bewohner ebenso wie die Touristen gehen zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad oder Tretroller. Die einzigen Ausnahmen sind die Fahrzeuge der Ärzte oder Rettungsdienste. In den Stadtmetropolen geht es aber vielmehr darum, dass die Innenstädte von dem starken Automobilverkehr entlastet werden. Und in diesem Zusammenhang bin ich davon überzeugt, dass die Automobilität, wie wir sie heute noch kennen, bei der das Auto auf den Straßen die absolute Vorfahrt hat, da sicherlich nicht das richtige Konzept ist. Sind also Fahrverbote die Lösung, die wir brauchen? Im gewissen Sinne ja, zumindest was den Innenstadtbereich betrifft. Die Kernbereiche vieler Innenstädte leiden nicht nur unter dem Abgasproblem, sondern auch unter einem enormen Raummangel, da die Straßen permanent vollgeparkt sind. Und da hilft es auch nichts, wenn alle Autofahrer plötzlich auf Elektrofahrzeuge umsteigen. Wir müssen einfach mehr Raum für die alternativen Fortbewegungsmittel und vor allem auch für die Fußgänger schaffen. Und dies wäre meiner Ansicht nach nur dann möglich, wenn der motorisierte Individualverkehr im Innenstadtbereich stark eingeschränkt oder sogar ganz verboten wäre.